Magazin. Dann begrüße ich unsere Hörer wieder mal recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Magazin-Podcasts. Wie immer haben wir auch heute Gäste, nämlich Lars Engelmann und Benjamin Benke. Hallo Lars. Hallo. Hallo Benny. Hallo. Wer das genau ist, kommen wir gleich detailliert darauf zu sprechen. Zuerst meine Mitmoderatoren. Pokipsi ist wieder mal da. Hallo Martin. Zurück aus der dunklen Seite. Bist du jetzt ein Apple-Spion bei Microsoft oder ein Microsoft-Spion bei Apple? Ich bin ein aktiver Apple-Nutzer. Ich hatte auch so ein T-Shirt an, I'm a Mac, und unten mit Sternchen im Kleingedruckten stand, but I like your stuff too. Also. Okay. Sven hat sich entpuppt als sehr christlicher Mensch scheinbar, weil wir haben heute Feiertag in Deutschland und da hatte er Wichtigeres zu tun. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er gerade in der Kirche ist, aber das ist wahrscheinlich eine maßlose Unterstellung von mir. Und Tobi ist, wie sollen wir das sagen, im Hochwasser untergegangen. Nee, bei ihm gab es im Dorf anscheinend einen Hochwasserschaden, der sich ein bisschen auf die lustige Internetleitung abgespielt hat, und er hat jetzt massig Unterbrüche. Und das wäre auch nicht spannend für uns, wenn der Tobi alle paar Minuten weg wäre, denke ich doch. Beim Tobi ist das Internet untergegangen. Tja, Schiff ahoi. Feedbacks zur letzten Folge gab es eigentlich keine großen, außer Thorsten. Die können alle selbst nachlesen, da gehen wir nicht speziell darauf ein. Es war ein bisschen enttäuschend, dass nicht mehr Feedbacks kamen. An was lag auch das? Interessiert das Thema nicht, oder? Gab es auf YouTube, auf Twitter und app.net auch nichts? Nee, also mir nicht aufgefallen, sonst habe ich es vielleicht verpasst. In der PodWG habe ich ein paar Feedbacks bekommen, also durchwegs positiv, dass sie das Thema sehr interessant fanden. Und auch, dass es sehr interessant war, ein bisschen Hintergrundinformationen über die Podcasts von Thorsten zu bekommen. Aber sonst habe ich nichts Spezielles gehört. Ist richtig ungewohnt gegen die letzten paar Folgen, die doch einige Diskussionen ausgelöst haben. Wir müssen mehr polarisieren. Eindeutig. Also Aufruf an Lars und Benny heute. Polarisiert wie verrückt. Haut auf die. Wir brauchen einen Shitstorm. Wir geben uns Mühe. Das wird aber anstrengend. Gut, kommen wir mal zu Lars. Ja. Die meisten werden dich wahrscheinlich nicht als Lars kennen, sondern von Herrn von Speck. Genau, Herr von Speck ist mein Twitter-Nick. Das finde ich schon mal ein sehr irritierender Twitter-Name. Ich als Vegetarier, wie kommt man zu so einem Twitter-Namen? Ich hatte früher mal einen anderen und dann habe ich mich jetzt nach einer Spielfigur benannt. Nur dieses Spiel kennt wahrscheinlich keiner. Das war damals Catacomb Snatch von Mojang, die auch Minecraft machen. Und die haben so ein Game Jam veranstaltet, wo sie dann so ein Wochenende ein Spiel gebastelt haben und vorher konnten die Nutzer abstimmen, was das für eins werden soll. Also die konnten irgendwie abstimmen, ja, es soll um Pyramiden oder Ägypten gehen und soll so und so ein Spiel sein. Da hieß eben der Bösewicht Herr von Speck und das fand ich so bescheuert und lustig, dass ich mich dann umbenannt habe. Du identifizierst dich mit einem Bösewicht? Ja, ich fand den Namen einfach lustig. Und dieses Spiel gibt es noch? Das Spiel gibt's noch, das kriegt man, glaube ich, sogar kostenlos mittlerweile. An dem Wochenende konnte man das halt kaufen und das Geld wurde komplett gespendet. Und mittlerweile gibt es das kostenlos im Internet, wird, glaube ich, von Nutzern auch weiterentwickelt. Und Catacomb Snatch heißt das. Das ist so, man läuft mit einer Pistole rum und muss irgendwelche Juwelen aus einer Pyramide rauskriegen. Aber das habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Du gibst uns aber sicher noch einen Link, dass wir das mal ausprobieren können. Hm? Natürlich. Wir werden das natürlich auch in die Shownotes noch eingeben für alle, die mitmachen wollen. Dich gibt es ja in der Podcast-Szene schon sehr lange. Geht so. Also ich bin als Podcaster bin ich jetzt im Juni ein Jahr unterwegs, ja, mit der Geschichtendose, mit den Geschichten aus der Dose. Und als Hörer bin ich seit 3 Jahren, aber das weiß ich gar nicht mehr so genau, wann das angefangen hat. unterwegs und ich kommentiere auch ab und zu, deswegen kann man schon mal früher über mich gestolpert sein. Kannst du etwas sagen zu der Geschichtendose? Was Geschichten aus der Dose, was ist das genau für dein Podcast? Ja, die Geschichten aus der Dose sind dadurch entstanden, dass ich mehr schreiben wollte. Also ich schreibe ganz gerne mal Geschichten und habe mich dann auch irgendwann angefangen, ein bisschen näher mit kreativem Schreiben und so zu befassen. Bin dann darauf gekommen, ja, wie kriegst du jetzt Motivation dafür, dass du wirklich regelmäßig mal schreibst und Kurzgeschichten raushaust und so. Und da habe ich gedacht, du hast gerade irgendwie Podcasts für dich als Hörer entdeckt und das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um ja so ein bisschen Druck aufzubauen auf einen selber. Und zwar sollte das eben dazu dienen, dass ich wirklich regelmäßig dann auch eine Folge veröffentliche und dann eben dafür natürlich auch vorbereiten und schreiben muss. Also du erzählst oder liest dort deine eigenen Geschichten vor? Genau, ja. Die habe ich alle selber geschrieben. Es läuft im Moment im Hintergrund so ein bisschen was. Also wenn ich eine Geschichte mal nicht selber geschrieben habe, dann wird das immer dazu gesagt. Und das ist pro Folge eine Geschichte oder ist so eine Fortsetzung? Es gibt meistens pro Folge eine Geschichte. Ich habe eine Fortsetzungsgeschichte drin. Die hat im Moment 4 Folgen oder so. Also da kommen immer mal wieder so eine Fortsetzung der Geschichte und ja. Dort bist du ganz alleine, also das ist nicht irgendwie Interview oder mehrere Leute, das ist für dich so. Nee, das habe ich ganz alleine angefangen. Ich habe schon mal Gäste dabei, also ich hatte schon eine Folge mit dem Tobi Bayer und seiner Tochter, das war ganz toll. Ja, mit einem Freund und mit meiner Partnerin, also mit meiner Freundin, habe ich auch schon mal eine Folge aufgenommen. Also sowas mache ich durchaus. Und dann hast du noch, oh Gott, dieser Name, Banalarama. Banalarama, genau, ja. Himmelswillen, was ist das? Ja, das gibt's jetzt erst eine Folge, also das habe ich jetzt Mitte Mai angefangen und zwar beschäftige ich mich da mit Alltagsgegenständen. Und die Idee war so ein bisschen auch, also ich möchte selber so einen Anreiz haben, auch zu recherchieren und bestimmte Dinge rauskriegen, denn dieser Podcast, der ja bespricht eben Alltagsgegenstände. Also ich schaue mir an, wo kommen die her, wie werden die hergestellt, welche Geschichte haben die, was benutzt man vielleicht stattdessen in anderen kulturellen Kreisen. Und ja, da habe ich mich jetzt zum Beispiel in der ersten Episode eine Dreiviertelstunde mit Toilettenpapier beschäftigt. Ja, das ging ja ziemlich im Twitter herum. Ehrlich? Gut. Und ich dachte immer, wieso reden die über Toilettenpapier? Um Himmels Willen, was ist das? Bis ich kapiert habe, ah, das ist eine Folge eines Podcasts. Und dann kam natürlich sofort wieder die Frage, um Himmels Willen, wieso kann man einen Podcast machen über Toilettenpapier? Also marketingmäßig fand ich die ganze Aktion sehr gut, weil hat mich natürlich sofort darauf gebracht, muss ich hören sowas. Die Idee ist dabei ist beim Pottwichteln entstanden. Um Weihnachten rum, da habe ich nämlich für den Kulinarikast eine Folge über Konserven aufgenommen. Und da habe ich dann, ja, und da habe ich dann eben gemerkt, da gibt es so viel über diese Dinge, die wir eben täglich in der Hand haben, was niemand weiß, was einfach an jedem vorbeigeht. Und da habe ich gedacht, ja, eigentlich ist das perfektes Material, um einen Podcast draus zu machen. Also die erste Folge ging um Toilettenpapier. Du hast ja 2 Folgen. Was war denn die zweite? Die erste Folge war ja quasi der Trailer. Ah, okay. Also so ein Teaser, wo ich erklärt habe nochmal, worum es da gehen soll und... Verrätst du uns schon, was die nächste Folge sein wird? In der ersten Folge gibt es am Schluss eine kleine Hörprobe vom nächsten Thema. Das werde ich in der nächsten Folge auch noch mal ein bisschen genauer erklären, dass das so eine Art Rätsel wird, dass also die Hörer selber herausfinden können, was es ist und sind dann vielleicht auch ein bisschen gespannt, ob sie dann richtig geraten haben, wenn sie dann die nächste Folge hören. Also das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Wird das auf dem Blog oder sowas diskutiert, was die nächste Folge ist, oder ist das mehr so ein stilles Raten, jeder für sich selbst? Ja, bisher weiß ich gar nicht genau, wie viele Hörer das überhaupt sind. Also ich habe 4 Kommentare da drin. Einer ist von mir, 2 sind von einem YouTuber, mit dem ich ein bisschen Kontakt habe. Und da kam wohl schon Feedback. Benny hat auch geschrieben, weil der hat ja in der Episode sogar mitgewirkt, in der ersten. So detailliert ist das Feedback aber dann doch noch nicht. Das wäre natürlich, wenn ich dazu jetzt auffordern dürfte, dann wäre es natürlich super, wenn ich da noch ein paar Anmerkungen kriege, denn ich versuche da ja auch formattechnisch ein paar neue Sachen. Da werde ich gerne mal reinhören, weil ich wollte oder möchte eigentlich schon lange zu Wetten, dass gehen. Ich kann aus mindestens 14 verschiedenen Toilettenpapieren am Klang des Reißens erkennen, was für ein Toilettenpapier das es ist. Wir entdecken hier Sachen über unsere Mitpodcast. Gewaltig. Ja, das ist das Interessante im Alltäglichen. Das ist ja genau das, was ich da auch mit in den Vordergrund stellen möchte. Auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt auf die Folge. Da muss ich unbedingt reinhören. Also, und dann hast du ja auch noch einen Podcast, der passt wieder eher zu Geschichten aus der Dose. Schreib so schnell du kannst. Ja. Bist du im Stress oder wieso muss man schnell schreiben? Wie man sich das denken kann, der ist eben auch im Dunstkreis so von Geschichten aus der Dose entstanden. Und zwar haben der Hobbykoch Kai, der auch die Spiegelfelder macht, also das ist auch ein Erzählpodcast, wo er eben selbst geschriebene Geschichten vorliest. Ja, er und ich, wir haben uns im März das erste Mal zusammengefunden und haben gesagt, wir wollen uns jetzt an einem Wochenende hinsetzen und Freitagabend anfangen mit einer Kurzgeschichte und da am möglichst auch erst die Idee richtig entwickeln. Und Sonntagabend wollen wir den letzten Punkt setzen und dann soll die Geschichte fertig sein. Und dann haben wir das gemacht und haben immer wieder zwischendurch uns in der Pottwege getroffen. Haben uns dann ausgetauscht, was wir für Fortschritte gemacht haben, ob wir vielleicht uns inhaltlich irgendwie helfen können und uns gegenseitig motivieren können. Ja, und das haben wir jetzt am letzten Wochenende ein bisschen stärker ausgebaut. Und da waren wir dann schon zu viert. Da war dann noch der Stefan dabei von Spoiler Alert und Elektrobier von Radio Nordwind. Und ja, das hat ziemlich gut geklappt, fand ich. Und das werden wir wahrscheinlich auch wiederholen. Also es ist quasi ein Tagebuch von diesem Schreibwochenende, was wir da gemacht haben. Geschichten schreiben ist für dich etwas sehr Wichtiges. Also normalerweise ist es doch so, dass Leute, die gerne schreiben, doch eher bloggen. Wie kommt man vom Bloggen ins Podcasten? Podcaster sind nicht unbedingt so die Schreiberlinge, also da bist du eine absolute Ausnahme. Mit dem Bloggen habe ich es ja auch versucht. Also ich habe seit 2007 oder sowas habe ich auch ein eigenes Blog. Aber da geht man schneller unter als beim Podcasten. Also es ist tatsächlich so, ich das Gefühl habe, durch das Podcasting stärker wahrgenommen zu werden, als wenn ich jetzt nur schreiben würde. Weil es eben auch nicht so viele Podcasts gibt, wie es Blogs gibt. Dazu kommt eben, dass ich auch gerne mal meine Stimme verstelle, irgendwelche Geräusche mache und ich mich eben für so Hörspiele und Hörspiel machen und sowas habe ich mich auch schon länger interessiert und das ist dann eben die Gelegenheit, da mal so ein bisschen Learning by Doing zu machen und da mein Wissen zu vertiefen. Also du bist jetzt jemand, der sich freut, wenn es nicht allzu viele Podcasts gibt. Nein, das ganz und gar nicht. Also ich glaube, das kann man mir auch nicht nachsagen, wenn man die ganzen Sachen kennt, die ich ja jetzt im Hintergrund mache und jetzt auch im Vordergrund teilweise. Nee, es ist super, wenn es viele Podcasts gibt, natürlich. Aber ich denke, allein vom Aufwand her wird es nie so viele Podcasts geben wie Blogs. Das ist einfach so. Und wenn man einmal irgendwie aufgetaucht ist, also ich glaube, die Geschichten aus der Dose waren so zusammen mit den Black Sweet Stories einer der ersten Erzählpodcasts im deutschsprachigen Raum. Das ist ja dann noch was anderes, als wenn man dann irgendwie dazukommt, wenn es schon irgendwie tausend davon gibt. Aber bei den selbstgeschriebenen Geschichten gibt es ja eigentlich immer ein Alleinstellungsmerkmal, weil nie jemand die gleichen Geschichten schreibt wie man selbst. Hätte mich natürlich grundsätzlich jetzt erstaunt, wenn du gesagt hättest, ja, dich freut es, wenn es nicht so viele Podcasts gibt. Nein, auf keinen Fall. Du hast ja auch bei einem anderen Projekt sehr intensiv mitgearbeitet, das wir bereits schon vorgestellt haben. Oder du warst der Erste, den ich auf jeden Fall wahrgenommen habe. Du hast nämlich einige Thementage bei Real Life Radio zusammengestellt. Was hast du da genau getan? Nach eurer Sendung tatsächlich habe ich mich bei Markus gemeldet und habe gefragt, ob ich mich da einbringen kann, weil ich das Projekt spannend finde und ich glaube, ich habe auch einen ganz guten Überblick, was bestimmte Podcasts angeht. Und die Idee war damals erstmal, einfach einen Thementag zu Büchern und Literatur zu machen, weil ich da auch die meisten Podcasts so kenne, die so gängig sind und was im Real Life Radio so ist. Also alle kenne ich natürlich nicht. Im Real Life Radio sind im Moment so 200 Podcasts. Die kann ich natürlich auch nicht alle hören, da bin ich den ganzen Tag beschäftigt. Aber so Bücher, Literatur war so meins und dann habe ich da erstmal 24 Stunden zusammengestellt und das war so der Anfang vom Ganzen. Und dann folgten welche zu Filmen und Serien zum Beispiel, Kochen, Spiele und jetzt am Towel Day am 25. habe ich dann eben lauter Folgen mit der Nummer 42 zusammengestellt und solche Geschichten. Also ich versuche da den Markus so ein bisschen zu entlasten, weil der eben normalerweise alleine für die ganzen Playlists zuständig ist. Also Punkt 1, also was ich da jetzt raushöre, unsere Sendung wird von dir gehört? Ja, zumindest einige. Ja, die letzte habe ich jetzt auch gehört. Wow, und scheinbar es bringt sogar was. Ja, na klar. Also ohne Markus Aufruf in der Sendung hätte ich mich wahrscheinlich nicht bei ihm gemeldet, das stimmt. Wahnsinn. Unsere Arbeit ist nicht umsonst. Das motiviert mich wieder. Sehr gut. Aber jetzt, wie kann man sich das vorstellen? Also wie lieferst du das, Markus, so eine Themenliste? Also kannst du das erklären? Also nachdem ich mich bei ihm gemeldet hatte, hat er mir bei app.net dann sofort gefolgt und hat mir per Direktnachricht Zugangsdaten geschickt. Und dann konnte ich mich da einloggen. Also ich habe meine eigenen Zugangsdaten. Es funktioniert natürlich jetzt nicht irgendwie mit seinem Admin-Account, sondern ich habe da einen eigenen Account auf, ja, im Backend von Real Life Radio sozusagen. Und dann ist das Ganze nicht schwerer, als eine Playlist in iTunes zu erstellen und zu füllen. Die einzige Bedingung ist eben, dass diese Playlist ungefähr genau 24 Stunden haben muss. Also da ist eine Toleranz von so ungefähr 10 Sekunden, von 20 Sekunden, also 10 Sekunden länger oder 10 Sekunden kürzer drin. Und das ist alles, was man einhalten muss. Und dann speichere ich das ab und Markus packt das dann online. Aber das müssen Podcasts sein, die bereits auf Real Life Radio drauf sind, oder? Genau, ja. Also ich kann hier aus dem Verzeichnis eben alle Episoden durchsuchen und kann mir dann die rauspicken, die ich in die Playlist packen möchte. Gab es da Response oder also kam das an bei den Leuten oder nicht? Also hast du da irgendetwas mitbekommen? Also ich habe dann immer selber noch so ein bisschen promoted, habe dann auf app.net und Twitter geschrieben, ja hier ab 24 Uhr gibt's eben den ganzen Tag jetzt zum Beispiel Kochen und habe dann einen zweiten Tweet geschrieben, wo ich so ja eine abgespeckte Liste der Podcasts, die da so vorkommen, reingeschrieben habe. Und da gab's dann auch Retweets und ja hier super gemacht und danke, dass ich auch dabei bin, weil da eben auch ein paar kleinere Podcasts bei waren, die ich dann natürlich auch gezielt irgendwo promoten wollte und kam eben auf dem Wege schon ein bisschen Feedback. Also wenn jemand retweetet, dann nehme ich das einfach auch mal als Bestätigung. Ne? Ist ja positiv. Okay. Das mit dem Promoten der einzelnen Podcasts ist natürlich auch so eine Sache, weil man kann aus dem Zusammenstellen von so einer Playlist natürlich eine eigene Wissenschaft machen. An der ersten habe ich auch relativ lange gesessen, weil man dann überlegen muss, welchen Podcast packe ich denn jetzt nachts um 4 Uhr, wo wahrscheinlich die Hörerschaft eher kleiner ist so und da muss man natürlich auch gucken. Aber es hat niemand gemotzt bei dir. Sauerei, mich hängst du um, machst ein Vier rein, was soll das? Irgendjemand muss ja dahin, ne? Das ist halt so, wenn was 24 Stunden läuft und dann gucke ich, dass ich da aber wirklich Podcasts hinpacke, die schon bekannter sind. Also so typische Kandidaten, die ich auch in anderen Playlists dann um die Uhrzeit irgendwie gesetzt habe oder zumindest früh morgens waren eben die Wikigeeks, weil die so schön lange sind und eben schon so bekannt, dass sie nicht mehr gepusht werden müssen. Ja, ist natürlich blöd, wenn die immer so weit unten stehen, aber ich werde mal sehen, dass ich das dann auch mal variiere. Dass sie prominenter mal drin sind. Weißt du zufälligerweise, also so, es geht ja so dieses Gerücht herum, dass Real Life Radio so in Zukunft nicht nur einen Kanal haben wird, sondern mehrere, ob es dann in Zukunft auch diese Thementage gibt oder weißt du schon was aus der Gerüchteküche? Ich weiß schon was und das Ganze wird ein bisschen anders angepackt als bei den Thementagen. Und da werde ich auch eine kleine Aufgabe übernehmen, um da nochmal ein bisschen Entlastung zu schaffen. Aber ich glaube, genaueres will ich dazu gar nicht sagen, denn bevor da Details von nicht funktionieren und dann hinterher gesagt wird, ja, aber der Lars hat doch und ne, man kennt das ja deswegen. Also da kommt was auf uns zu und das ist auch super toll, selbst wenn es nicht komplett so umgesetzt wird, wie es im Moment geplant ist. Aber da kann man sich noch auf einiges freuen und deswegen sollte man auf jeden Fall Real Life Radio hören. Auf jeden Fall, und wir können vielleicht so als kleinen Geheimtipp noch sagen, es hat etwas mit Grün, Blau und Rot zu tun. Genau, ja. Da haben wir wahrscheinlich nicht so viel verraten. Nein. Ihr habt ja ein brandaktuelles neues Projekt. Gestern online gegangen. Genau, das ist noch warm, ja. Als ich zum ersten Mal diesen Titel gehört habe, dachte ich, oh oh, es geht Richtung Schizophrenie, oder? Ja, so ungefähr. Das ist durchaus beabsichtigt, ja. Ah, wir hören Stimmen heißt das neue Projekt oder der neue Podcast. Mhm. Ihr unterstellt also den Podcastern, sie sind alle schizophren. Nein, sondern wir. Nur ihr seid schizophren. Wir hören ja die Stimmen. Also um was geht es da genau? In Wir hören Stimmen geht es um Podcasts. Wir möchten kleine Podcasts oder junge Podcasts, unbekannte Podcasts eben vorstellen und zwar in so... ja, 5 bis 10 Minuten Rezension. Das Ganze wird auch unregelmäßig laufen wahrscheinlich. Und da einfach mal so ein bisschen Podcasts anzuschieben, die vielleicht noch keiner kennt. Dazu muss man sagen, wir machen die Podcasts, also diesen Podcast nicht nur zu zweit, sondern dabei ist auch noch der Stefan, den man auch unter Hirnblockade kennt, der auch den Spoiler-Alert und den Troja-Alert macht beispielsweise. Oder auch die rausgehauen Geschichten. Also der unterstützt uns da auch. Und momentan versuchen wir das zu dritt aufzuziehen. Genau. Aber wo sich es genau hinentwickelt, das werden wir auch noch sehen, denn momentan haben wir bisher auch nur die Nullnummer veröffentlicht, gestern Abend. Da gibt es ja schon einige Podcasts, die andere Podcasts besprechen. Was ist bei euch anders? Ja, uns sind die anderen Podcasts ja auch bekannt und wir versuchen jetzt auch keine Konkurrenz zu denen darzustellen. Also wir haben uns die Podcasts angeschaut und versuchen jetzt das gesamte Bild noch ein bisschen zu vervollständigen oder ein bisschen diesen Aspekt neue Podcasts entdecken noch weiter auszubauen. Und was uns bei den anderen Podcasts aufgefallen ist, dass es zum Teil Interview-Podcasts sind mit den anderen Podcastern oder dass in Gruppen über einen Podcast diskutiert wird, also die Folgen relativ lang sind und mehrere Folgen oder mehrere Podcasts in einer Folge besprochen werden. Aber unser Fokus ist jetzt einfach nur, wir möchten ganz, ganz kurze Folgen raushauen, in denen wir nicht noch in den Diskurs treten und schauen, was die Leute von dem Podcast denken, sondern einfach nur den Podcast präsentieren und gegebenenfalls auch eine kleine Stelle aus dem Podcast direkt in unserem Podcast mit einspielen, damit sich die Hörer einen Einblick verschaffen können in Qualität oder in die Redeart von demjenigen, den wir da vorstellen. Also ihr stellt einfach kurz die Podcasts vor. Mhm. Was da drin so abläuft und so weiter mit einem kleinen Beispiel. Aber ihr diskutiert nicht darüber, guter Podcast, schlechter Podcast oder sonst irgendwas. Das kommt dort nicht vor. Genau. Eine Person stellt immer einen Podcast vor. Also eine Episode, eine Person, ein Podcast. Also da wird nicht groß diskutiert. Wir werden auch hauptsächlich eben Podcasts vorstellen, die wir gut finden. Sonst brauchen wir sie ja nicht verbreiten, ja. Und wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt und die Interessen sind ja auch unterschiedlich. Also wenn jetzt jemand da ist, der vielleicht mit einem Podcast nichts anfangen kann, dann ist vielleicht noch jemand anders in der Gruppe, der das durchaus kann. Und dann macht es ja keinen Sinn, wenn derjenige den vorstellt, der den jetzt nicht so toll findet. Okay, und jetzt wissen alle Podcaster, wenn sie bei euch nicht vorkommen, dann findet ihr sie schlecht. Nö, das heißt es ja nicht. Dann sind sie im Zweifelsfall schon zu bekannt. Aber wir haben nicht vor, Podcasts zu verreißen. Das ist auch richtig. Soll schon ein Empfehl-Podcast werden. Wie oft plant ihr das so circa? Das wird unregelmäßig sein. Also wir haben keinen Turnus drin. Es kann auch mal sein, dass jemand aus der Gruppe zum Beispiel sein Handy zückt, eine Episode einspricht und bei Auphonic hochlädt und das dann einfach online geht. Also wir planen da nicht groß. Jetzt am Anfang werden wir sehen, dass wir nicht vielleicht 3 Tage hintereinander 3 Episoden jeden Tag veröffentlichen. Und danach irgendwie 2 Wochen nichts mehr, sondern dass sich das so ein bisschen verteilt, weil wir haben intern eben so eine Liste, die wir abarbeiten möchten von Podcasts, die wir schon mal gesammelt haben. Wir sind natürlich auch noch für Vorschläge offen. Das heißt, wenn ihr Podcasts kennt, wenn ihr vielleicht auch einen macht, der vielleicht noch nicht so bekannt ist, dann dürft ihr euch ruhig an uns wenden und dann schauen wir mal. Das heißt aber noch nicht, dass wir dann auch eine Episode machen. Aber sagen wir mal, Tim Pritlaff setzt einen neuen Podcast auf. Den würden wir wahrscheinlich eher nicht besprechen, weil wir eben die kleinen Fische raussuchen wollen und die in den Vordergrund rücken wollen. Das macht ihr zu dritt, das Ganze. Und damit kommen wir natürlich auch gleich zu Benny. Ja. Was machst du alles für Podcasts? Also momentan habe ich einen Hauptpodcast, sage ich mal, den es auch schon am längsten gibt. Den gibt es seit Anfang 2011. Genau, da haben wir jetzt so 50 Folgen. Der heißt Hit Mist Germany. Den mache ich zusammen mit Bumuckel. Bumuckel wohnt im gleichen Haushalt wie ich. Und wir besprechen dort oder analysieren dort Songtexte, also schlechte Übersetzungen von Songtexten. Also wir gucken uns jede Woche immer an, was ist in den Charts ganz oben auf Platz 1 und dann suchen wir dafür eine schlechte Übersetzung aus dem Internet, um da jetzt gegebenenfalls nicht in Strubbeligkeiten zu geraten bezüglich irgendwelcher Lizenzrechte. Also wir würden keinen Original-Songtext vorlesen und nachsingen schon gar nicht, aber deswegen hangeln wir uns an Übersetzungen lang und versuchen diese zu interpretieren, aber das auch nicht zu ernsthaft. Also wir versuchen da jetzt keine soziale Analyse zu dem anzufertigen, was der Autor oder der Sänger uns da wirklich mitteilen möchte, sondern es driftet dann schon eher ins Wahnsinnige ab, würde ich jetzt mal so behaupten. Von Schizophrenie ins Wahnsinnige. Gut. Was ich jetzt nicht ganz kapiert habe, woher kommen denn die Texte? Also du sagst, das sind nicht die Originalübersetzungen, sondern wer hat denn diese Texte geschrieben? Also die Texte schreiben, keine Ahnung, die Leute, die die Lieder schreiben, aber die Übersetzungen kommen aus dem Internet. Also da gibt's viele Seiten. Die bekannteste oder die wir am häufigsten nutzen, ist songtext.com. Und da gibt es zum einen die Originaltexte und zum anderen auch die deutsche Übersetzung, die dort irgendwelche Benutzer meist nur selbst mit Google Translate übersetzt dort veröffentlichen. Und darauf beziehen wir uns. Wenn es keine Übersetzung gibt, dann übersetzen wir es auch selber. Gern auch schon nochmal in 2, 3 Sprachen, damit es nicht zu einfach wird. Und da habt ihr bereits 50 Folgen, okay? Und das ist ein wöchentlicher Podcast, das ist sehr regelmäßig. Kommt ihr da? Wenn wir es einrichten können, dann versuchen wir es immer montags abends zu veröffentlichen, aber nicht live, weil wir auch uns vorbehalten, noch ein bisschen die ganz albernen Sachen zu schneiden oder wenn das Telefon klingelt. Aber das kommt auch nicht so oft vor. Ja, wir versuchen es wöchentlich, hatten jetzt aber auch mal vor einem Jahr eine längere Pause von 1,5 Jahren, weil ich ein Auslandssemester gemacht habe und da nicht podcasten konnte. Und dann haben wir es aber danach wieder aufgenommen. Und jetzt haben wir in der nächsten Woche am Montag oder in dieser Woche, ich weiß ja nicht, wann dieser Podcast hier erscheint, vielleicht heute, die 50. Folge, unsere Gala. Nein, man darf vorher nicht gratulieren, das bringt Unglück. Also ich gratuliere dir erst nachher. Okay, das kann ich abwarten, ja. Du liebst ja scheinbar ein bisschen so Absurditäten oder Wahnsinn, weil Stöbercast geht ja auch ein bisschen in diese Richtung. Irgendwie. Oder bin ich jetzt da gemein? Irgendwie verhärtet sich der Verdacht. Ja, das irgendwie, kann man das so sehen. Ja, der Stöbercast ist mein zweites Projekt und der widmet sich auch dem besonders Kuriosen, nicht ganz dem alltäglichen, wie Lars sein Podcast, der ist Banalarama. Aber der Stöbercast ist ein bisschen einfacher und nicht ganz so aufwendig, denn dort lese ich einfach Wikipedia-Artikel vor, aber nur Artikel zu besonders kuriosen oder erstaunlichen oder wissenswerten oder seltsamen Sachen. Ist aus der Motivation heraus entstanden, einfach ein bisschen Mikrofondisziplin zu üben, weil ich mal gucken wollte, ob ich dann auch professioneller sprechen kann. Hit Mist Germany läuft ein bisschen wahnsinnig ab, da sprechen wir durcheinander, lachen laut und sind weit weg vom Mikrofon, weil wir über so einen Mikrofonrekorder aufnehmen, über einen, also einen Rekorder für zwei Leute. Und der Stöbercast ist jetzt ein bisschen eigentlich nur für mich ein Experiment gewesen, ob ich dann auch langsam und deutlich sprechen kann und ordentlich mit einem Mikrofon umgehe. Dass ich das Ergebnis dann aber veröffentliche, das ist ja dann auch klar. Aber du sagst erstaunliche und witzige Artikel aus der Wikipedia. Also böse von mir jetzt, die meisten sind doch total langweilig, oder nicht? Was gibt's denn da für Erstaunliches und Witziges, also in einem Lexikon nachzulesen? Jetzt muss ich gerade mal meine geheime Liste hier aufmachen. Die enthält nämlich auch schon über 100 Artikel, die ich jetzt noch geplant habe. Und da ist man immer wieder erstaunt, was für Abstrusitäten es in der Wikipedia gibt, die einen eigenen Artikel, auch in der deutschen, also ich beziehe mich da auf die deutsche Wikipedia, die einen eigenen Artikel verdient haben. Also es gibt ja immer die Diskussion, was ist jetzt Wikipedia relevant und wenn man in den Medien erwähnt wurde oder ab wann ist ein Artikel gerechtfertigt, aber das beispielsweise die Pommesgabel, eine Folge, die es noch nicht gibt, die Pommesgabel, einen eigenen Wikipedia-Artikel hat, finde ich schon wieder kurios. Na klar, die ist in aller Munde, haha, aber ich weiß nicht, ob das einen Lexikon-Eintrag verdient hat, ja. Und jetzt habe ich 20 Folgen veröffentlicht. Ob das kurios genug ist, das dürfen die Hörer entscheiden. Es gibt ja immer die Dauerdiskussion bei Wikipedia, dass die Moderatoren viel zu fest löschen und so weiter und du sagst, nee, die machen das viel zu wenig. Sonst würdest du ja nichts finden. Also ich würde nicht die Moderatoren da in Frage stellen und sagen, diese Artikel gehören da nicht rein. Es ist halt, es gibt wahrscheinlich auch Artikel, die dann reingehören, die aber langweiliger sind. Aber ich denke, das lockert die Wikipedia und diesen angestaubten Charakter, den sie ja durchaus mittlerweile mitbringen kann, auch ein bisschen auf, dass es auch noch Artikel gibt, die sie jetzt nicht so ernst zu nehmen sind. Und natürlich lernt man auch immer was dabei. Also in jeder Folge versuche ich ja auch das Wissen zu transportieren dahinter. Also ist ein bisschen auch ein Klugscheiß-Podcast. Wo wir bei meiner nächsten Leidenschaft sind. Okay. Was sprichst du jetzt da speziell an? Im Stöberkast finde ich mich da auch selbst ganz gut wieder, ja. Okay. Aber natürlich bin ich auch Teil von dem eben schon besprochenen dritten Projekt, Wir hören Stimmen, ausführlich behandelt haben. Als ihr das vorher so erklärt habt, bei mir das so angekommen, wie ihr das sehr professionell und klar den Podcast vorstellt. Jetzt, wenn ich jetzt dich so gehört habe, also ein bisschen Wahnsinn ist da nicht ausgeschlossen. Ja, das ist alles offen, was da passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich überrasche mich immer selbst, was ich dann ins Mikrofon rede. Also Gedanken mache ich mir auf jeden Fall vorher nicht. Ich denke, davon lebt aber so ein Projekt auch, dass ganz unterschiedliche Charaktere mit ganz unterschiedlichen Ansichten und Facetten unterschiedliche Podcasts besprechen. Also ich suche mir ja dann auch schon wahrscheinlich die kurioseren Ergebnisse raus oder die kurioseren Podcasts, weiß ich nicht. Also alle, die von dir besprochen sind, das sind die kuriosen. Also doch eine Wertung. Vielleicht bespreche ich auch mal einen ernst gemeinten. Ich muss mich ja auch mal ein bisschen neu orientieren. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt jetzt. Ich auch. Du machst ja aber auch noch anderes. Und als ich so ein bisschen herumgesurft habe, war ich eigentlich recht erstaunt. Du bist auch so ein sehr kreativer Mensch. Also ähnlich wie Lars Text liegt dir. Also du schreibst ja auch sogar Geschichten und sehr interessante. Ich betreibe das Geschichtenschreiben jetzt nicht so exzessiv wie Lars. Der hat da jetzt wirklich auch sein eigenes Projekt draus gemacht. Ich habe es jetzt auf ganze 2 Geschichten geschafft, die du da jetzt ansprichst. Immerhin. Und das eine war ein Weihnachtsgeschenk. Die habe ich also auch nicht fürs Internet geschrieben, sondern für Bumuckel, also meine Co-Moderatorin aus Hitmist. Und ja, aber ich habe gedacht, wenn ich die schon geschrieben habe, warum auch immer, dann kann ich sie auch veröffentlichen. Ich habe ja nichts zu verstecken. Und dazu bist du aber auch noch sehr kreativ. Also du zeichnest auch Comics. Ihr merkt vielleicht schon, man muss alles mal ausprobiert haben. Also ich kann erst sagen, dass mir irgendwas nicht liegt, wenn ich daran völlig gescheitert bin. Und es sind eigentlich alles unterschiedliche Trägermedien, um den ganzen Wahnsinn irgendwie greifbar zu machen. Also die Geschichten, wenn du die liest oder die Comics, wenn du die anschaut, dann ist das alles eigentlich nur ein Experimentierkasten, eine große Spielwiese. Also ich versuche alles mal. Die Comics würde ich jetzt nicht als künstlerisch wertvoll erachten. Es geht da auch eigentlich eher um die Wortspiele und die geistigen Kniffe dahinter und nicht unbedingt um die Auswahl der Farben. Über deine geografischen Wortspiele, da habe ich also sicher eine Stunde darüber verbraten. Einige sind sehr offensichtlich und andere fand ich also sehr anspruchsvoll. Auf jeden Fall. Und ich fand es auch sehr witzig gezeichnet. Also mir haben sie sehr viel Spaß gemacht. Wobei ich da auch sagen muss, dass die Idee nicht von mir ist. Die Idee stammt von Alf Ator, einem Musiker der Band Knorkator. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Der hat auch ein Buch veröffentlicht, in dem er geografische Wortspiele gezeichnet hat, auch nicht sonderlich besser als ich, also zumindest qualitativ. Die Wortspiele sind großartig, aber leider auch nur 10, 20 Stück. Und als ich das Buch gelesen habe, dachte ich, sofort habe ich ungefähr 20, 30 Ideen im Kopf gehabt, was es da noch geben könnte und dachte, jetzt malst du das auch. Wenn es schlecht aussehen kann, aber trotzdem witzig ist, dann kann ich's. Einzig mit Instant-Flausch hast du mich sehr erstaunt. Wo siehst du da den Wahnsinn? Also wir müssen vielleicht kurz sagen, was Instant-Flausch ist. Erklär mal. Ja, Instant Flausch ist einfach nur eine Anlaufstelle für den spontanen Flauschfaktor, den man zu erfüllen hat. Also ich kenne das, ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich den Drang habe, jetzt niedliche Tiere sehen zu müssen. Ich bin kein Haustierbesitzer und kann deswegen meinen niedliche Tiere-Drang nicht anders stillen. Aber wenn ich über ein niedliches Tier in irgendwelchen Blogs oder auf irgendwelchen Webseiten stoße, dann finde ich die immer sehr niedlich und finde immer schade, dass man sich das mühsam einzeln raussuchen muss, wenn man denn jetzt mal aufgeregt oder wütend ist und dann ein niedliches Tier sehen möchte. So, und deswegen habe ich Instant Flausch ins Leben gerufen. Auch wieder aus der Idee heraus, dass ich eigentlich dachte, das gibt es schon. Eine Seite, die man öffnet und dann zeigt sie ein niedliches Tier. Fertig. Gab's aber noch nicht, deswegen musste ich sie dann selber bauen. Also auch wirklich ganz stupide in HTML nur zusammengetickert in 2 Stunden am Abend und dann veröffentlicht. Und ja, jetzt, wenn man die Seite aufruft, also firmab.de/instantflausch, dann kommt ein Bild eines niedlichen Tiers. Wenn man die Seite neu lädt, dann kommt wieder ein niedliches Tier, ein anderes. Ich muss sagen, mir hat das schon sehr geholfen. Einfach ein bisschen runterzukommen. Ja, genau. Wenn ich mal wütend war, gucke ich mir halt Tiere an und dann geht das. Und was für eine meditative Wirkung das erst hat, wenn ich die Seite jetzt mit neuen Bildern befütter. Manchmal sitze ich abends da und denke, jetzt habe ich Lust auf niedliche Tiere, die ich noch nicht kenne. Dann durchsuche ich das Internet stundenlang nach irgendwelchen Tierbildern und die packe ich dann in Instant Flausch. Eigentlich könnte das ja auch wieder ein Podcast-Dienst sein. Das ist eine super Podcast-Idee. Ich kenne da so ein Projekt, da könnte man das einreichen. Die Podcast-Ideen. Damit habt ihr ja ziemlich Wirbel gemacht mit dieser Idee. Also das ging ja quer durch alle Medien ziemlich durch. Von jedem namhaften Podcast wurde das irgendwo aufgenommen, dass es jetzt das gibt. Erklärt mal, was ist das überhaupt, die Podcast-Ideen? Also die Podcast-Ideen sind im Augenblick ein Tumblr, auf dem man eben Podcast-Ideen einreichen kann. Und wer möchte, der kann sich auch einfach eine schnappen und einen Podcast dazu starten. Es reicht ja schon eine Episode. Und wir versuchen das dann im Anschluss so ein bisschen zu pflegen. Also die Leute, die dann sich da eine Idee geschnappt haben, die können dann uns mitteilen, irgendwie auf app.net, Twitter, E-Mail, Kommentar, können sie uns dann sagen, ja, hier, ich habe eure Idee umgesetzt, guck mal hier, gibt's eine Episode dazu. Oder ich habe einen Podcast gefunden, der dieses Thema schon abdeckt, der diese Idee schon irgendwie erfüllt. Und dann tragen wir eben diesen Podcast dann auch unter der Idee bei uns auf der Seite ein. Also es ist eine Ideensammlung, mit der wir helfen wollen, dass Ideen verbreitet werden. Genau, also eigentlich wollen wir Leute anregen, Podcasts aufzunehmen und zu zeigen, aha, da gibt's Bedarf, da möchte jemand einen Podcast hören, den es noch nicht gibt. Und deswegen kann sich derjenige dort inspirieren lassen und dann gegebenenfalls starten, selber einen Podcast aufzunehmen. Wobei wir dann auch Unterstützung geben würden bei der Auswahl von Mikrofonen, obwohl wir das jetzt nicht so publik machen. Aber wenn jemand sagt, ich möchte gerne einen Podcast produzieren zu der Idee, aber ich weiß nicht, wie das geht, dann werden wir natürlich auch helfen. Also ist dann das persönliche Betreuung oder also wie macht ihr das? Nein, das haben wir jetzt auch noch nicht gemacht, das sage ich, das behaupte ich jetzt einfach so, das weiß Lars auch noch nicht, aber wenn jemand sagt, ich möchte gerne einen Podcast aufnehmen, weiß aber nicht wie, dann bin ich als Podcaster ja auch ein bisschen in der Schuld, ihm zu helfen, weil ich ja auch möchte, dass Konzept Podcast wächst und dass es neue Podcasts gibt und dann kann ich ihm ja Empfehlungen geben zu Setups, zu Herangehensweisen, solche Sachen. Das können ja auch nur 5 Sätze sein, das muss ja jetzt kein Mentoring sein. Tja, ist gar nicht so schwer. Also wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne ein Mikro für unter 100 Euro, dann überlege ich, was für Mikros hatte ich vielleicht schon und was kenne ich da so. Also wenn man irgendwie ein Jahr in der Podcast-Szene ist, kriegt man ja auch ein bisschen mit, was die anderen so benutzen. Und ja, dann kann man ihm eben sagen, ja, nimm doch dieses und jenes Mikro für diesen und jenen Zweck und dann ja, ist ja schon oft geholfen. Es gibt auch YouTube-Videos, die dann schon zeigen, wie ich mein WordPress aufsetze und dann gleich Podlove installiere beispielsweise. Und allein der Verweis auf so ein Video könnte demjenigen ja auch schon helfen. Also ihr wollt die Podunion total überflüssig machen? Ja, wir wollen ja Shitstorm-Material produzieren. Klar, weg mit euch! Also müssen wir so einen kleinen Konterpart zu euch bilden. Okay, Krieg. Nee, aber wie seid ihr denn um Himmels Willen auf diese Idee gekommen, so etwas ins Leben zu rufen? Ja, die Idee, die entstand auch wieder relativ spontan, auch wieder da aus dem Gedanken heraus. Ich bin fest davon ausgegangen, dass es sowas gibt schon, dass irgendwo jemand irgendwelche Ideen zu möglichen Podcasts sammelt. Und habe ich rumgesucht im Internet eine Stunde lang und habe nichts gefunden, was dem entspräche, was ich mir darunter vorgestellt habe und habe dann auf Twitter gefragt, hey, kennt ihr irgendwas? Und dann hat Lars sich gemeldet und hat gesagt, nö, aber lass uns das doch mal aufsetzen. Das ist im Prinzip die ganze Geschichte, ja. Genau, und dann 10 Minuten später hatten wir einen Tumblr reserviert und hatten von uns beiden die Ideen schon 5-6 eingetragen. Und dadurch ist es dann gewachsen. Habt ihr euch vorher gekannt? Lose, also ich habe mal eine Folge Hitmist gehört. Ich habe die Geschichtendose sogar schon mal geflattert vorher. Oh. Aber wir hatten noch keinen Kontakt, also wir haben auch noch nie vorher telefoniert oder uns vorher gehört. Also jetzt vorher schon, aber zum Zeitpunkt des Ins-Leben-Rufens noch nicht. Ihr habt da relativ spontan mit dieser Idee, Podcast-Ideen angefangen. Wir sind da mit gutem Beispiel vorangegangen, ja. Habt ihr irgendwie eine Vision oder längerfristige Idee, wo das Ganze hin soll? Also die Vision, die ich am Anfang hatte, nämlich Ideen zugänglich zu machen zu Podcasts, die es noch nicht gibt, die ist zu dem Level, das ich damals haben wollte, mit dem Status, den wir jetzt erreicht haben, meiner Meinung nach erfüllt. Also natürlich, die Vision ist genau das und natürlich die anderen Anliegen, nicht nur Ideen zu präsentieren, sondern auch gegebenenfalls Podcasts schon zu den Ideen zu matchen. Also wenn es Podcasts gibt, die die Ideen aufgreifen, das auch schon darzustellen und Leute zu inspirieren. Also das erfüllt die Seite meiner Meinung nach jetzt und eine weitere Vision habe ich bisher erstmal nicht. Also das Ganze ist ja benutzbar, so wie wir das gerne hätten. Ich sehe es im Moment auch eher so, dass das auf dem Stand einen guten Quotienten von Nutzen und Aufwand hat. Ja, das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man sich nicht irgendwie zu viel Arbeit auflastet und das Ganze dann irgendwie langfristig nicht funktioniert, sondern so wie es jetzt ist, funktioniert sehr gut und wir können uns zu zweit ja auch gut absprechen und haben einen überschaubaren Arbeitsaufwand, sage ich mal, sodass das Ganze dann langfristig auch Bestand haben kann. Wir haben auch intern unsere Kanäle, unsere Kommunikationskanäle jetzt so schon automatisiert, dass wir, wenn eine neue Idee über welchen Kanal auch immer reinkommt, innerhalb von 2 Sekunden sagen, ja, ich trage es ein, dass dann zu keinen Doppelungen kommt und dann derjenige, der gerade Zeit hat, der ergänzt dann die Idee oder ergänzt den Podcast oder antwortet auf einem Account zu einer Frage und dann funktioniert das wunderbar. Also Hand in Hand. Genau. Aktuell gibt's ja auch eins, das so ein bisschen daran wohl auch gescheitert ist, was man so hört. Es sind natürlich alles Gerüchte, deswegen sage ich jetzt keine Namen, aber ja. Du redest aber nicht von der Portunion. Nein, ich rede nicht von der Portunion. Nein. Ich habe es wirklich gerade gedacht, ja. Also es geht im Endeffekt bei euch darum, dass wenn jemand Lust hätte zu podcasten, aber nicht so recht weiß, was bei euch in die Datenbank kommt und nachschaut, was es da gibt und sich Inspirationen holt. Genau. Und so wie ich das beobachte, werden wir mittlerweile auch schon empfohlen. Also auf app.net hatten wir, glaube ich, den Fall, dass jemand gesagt hat, ja, ich würde ja auch gern mal jetzt nach dem Podcaster-Workshop in Berlin, aber ich weiß nicht so recht worüber. Und dann hat ihm jemand schon unseren Link zugesteckt und der hat den dann auch selber nochmal verbreitet und sich bedankt bei uns und sich gefreut, dass es uns gibt. Und das ist ja schon ein großes Lob, finde ich. Das ist auch relativ wichtig, dass es so knapp gehalten wird, eben dass auch langfristig das Ganze am Laufen bleiben kann, denke ich doch. Genau, aber um das nochmal deutlich zu machen, das Projekt kann halt nur funktionieren, wenn die Datenbank dahinter oder wenn die Ideen wachsen oder wenn neue Ideen reinkommen. Deswegen sind wir natürlich da auch auf Hilfe der Nutzer angewiesen. Wir haben zwar einige Ideen, also der Lars ist da auch ganz fleißig und ich auch, Ideen einzutragen. Immer wieder, wenn man aus dem Alltag sowas erlebt und denkt, ey, jetzt bräuchte ich einen Podcast dafür, dann trage ich das sofort ein. Aber natürlich ist es immer ganz wichtig, dass man weiterempfohlen wird. Und dafür haben wir einige Möglichkeiten geschaffen. Auf der Seite oben unter Helfen. Also wir haben lustige kleine bunte Banner gebastelt, die man verlinken kann, die ihr ja dankenswerterweise auch schon verlinkt habt auf der Startseite. Super. Ja, ich weiß von einigen Seiten, also weiß nicht, eine Handvoll, die uns verlinkt haben. Eine Handvoll ist wahrscheinlich übertrieben. Ja, da sind wir natürlich immer darauf angewiesen, dass wir weiterempfohlen werden. Und dass natürlich neue Ideen reinkommen, weil das ist das Herz des Ganzen. Wie viele Ideen sind es bis jetzt schon? Es dürften so knapp über 60 sein. Also inklusive die schon umgesetzt worden sind, ne? Also da sind auch immer mal wieder welche bei, die es dann schon gab. Und da haben wir dann auch eben die Leute, die uns diese Idee eingereicht haben, darauf hingewiesen, hier, die gibt's schon und da gibt's schon Podcasts zu, sodass wir dann da auch noch mal ein bisschen andere Podcasts gepusht haben. Genau, da liefern wir dann auch die Betreuung. Also nicht, dass wir irgendwo in irgendeinem veralteten Artikel dann einen Podcast hinzufügen, der dann da drin steht und keiner sieht ihn. Also wenn wir irgendwas an der Seite ändern, dann melden wir das auch gleich über app.net und Twitter und schreiben auch diejenigen, die uns die Hinweise gegeben haben, an hier. Wir haben das jetzt eingepflegt und damit das nicht einfach untergeht, weil das ist schade, wenn dann wir irgendwas im Hintergrund ändern und es keiner mitbekommt. Aber das Projekt bietet ja eigentlich doch einige Ausgangspunkte für weitere Ideen. Zum Beispiel, dass man, was wir ja immer wieder hören, dass irgendjemand angefangen hat, einen Podcast zu machen, eine gute Idee hat und so weiter und so fort, aber ein bisschen vereinsamt in seiner Idee, weil er gerne eigentlich mit anderen zusammen podcasten will und auch das Konzept des Podcasts mehr so ein Team-Podcast sein soll, aber niemand findet. Wäre das eigentlich nicht auch etwas, das man so idealerweise bei euch einbauen könnte? Also dass jemand sagen könnte, hey, ich habe diesen Podcast, suche noch andere Leute. Also wir, und ich weiß nicht, da kann Lars mich ja dann unterbrechen, weil wir haben uns darüber auch noch nicht unterhalten, aber wir sehen diese Podcast-Ideenseite vorrangig als Ideenpräsentation. Also es kommen wirklich Ideen rein. Wenn wir schon eine Idee eingeschickt bekommen, zu der wir selber wissen, dass es da einen Podcast zu gibt, dann werden wir sie da auch nicht veröffentlichen. Gegebenenfalls dann demjenigen, der die Idee eingereicht hat, ein Vermerk hier, den Podcast. Wir wollen nämlich den Fokus auf die neuen Ideen legen. Also wirklich ein Archiv schaffen. Wenn jetzt jemand eine Idee liest, eine neue dort, und sagt, das ist ja super, das würde ich gern machen, aber nicht allein, weil ich nicht, weil ich es zeitlich nicht schaffe oder weil mir das Know-how fehlt, und das in den Kommentaren oder sonst irgendwo vermerkt, dann sind wir natürlich gerne bereit, dort eine neue Kategorie einzuführen. Darüber haben wir nämlich schon mal nachgedacht, die dann, was weiß ich, Mitstreiter gesucht oder keine Ahnung wie heißt, und dann einen Vermerk in der jeweiligen Idee zu machen und oben einen neuen Filter einzubauen und dann ja quasi so eine Podcaster-Single-Börse aufzumachen, aber nur für neue Ideen. Da jetzt Podcasts nachzufliegen für Leute, die noch Mitstreiter suchen, das geht wahrscheinlich am Thema ein bisschen vorbei. Und es wird auch mit der Zeit immer aufwendiger, ne? Also wir haben ja relativ wenig Möglichkeiten und müssen vieles von Hand pflegen. Es gab auch schon die Anfrage, ob wir nicht die Flatter-Buttons von anderen, ich glaube von Ideengebern war die Idee, da einbauen. Und das werden wir nicht tun, weil das eben ein relativ großer Aufwand ist, da auch immer zu gucken, dass die Links aktuell sind und so weiter. Wir haben im Moment wenig Aufwand insgesamt, aber trotzdem bei jeder Idee und das langfristig dann zu pflegen. Also da haben wir lieber ein Feature weniger, aber dafür weniger tote Links. Und weniger Arbeit. Ja, genau. Also eure Idee ist ja sehr angekommen. Also die Hörsuppe hat euch sehr stark erwähnt. Sogar bei den Wikigeeks seid ihr aufgetaucht, natürlich bei uns. Und jetzt kommt's. Bei Radio Fritz. Wow. Wurden wir erwähnt. Das war das größte Lob. Das hat mich am meisten in Erstaunen versetzt, dass Holgi uns auf Fritz in der Late Line live geplackt hat. Das ist eine Auszeichnung, doch. Sagen wir mal, es hatte die größte Reichweite, ja, würde ich auch sagen. Das war schon beeindruckend, ja. Denkt ihr, ihr habt mit dieser Idee ein grundlegendes Bedürfnis angesprochen, oder ist das einfach, ja, so ein Hype? Im Moment finden es alle geil und nachher ist aber genauso schnell wieder das Interesse weg. Natürlich kamen die meisten Ideen in den Tagen nach dem Starten der Plattform rein, logischerweise. Dann gab es natürlich immer so wieder Peaks, wenn irgendwo jemand Großes uns empfohlen hat, dann kamen wieder mehr Ideen. Nach der Holgi-Empfehlung kamen, glaube ich, gar keine. Also das, ob da jetzt eine große Reichweite erreicht wurde, steht natürlich auch zur Diskussion, weiß ich nicht. Können wir natürlich nicht kontrollieren. Es kommen stetig Ideen rein. Klar, es sind mal 2-3 Tage Pause, in denen nichts passiert, aber dann kommen auch wieder Ideen. Ich habe momentan nicht das Gefühl, dass uns das Projekt unterm Hintern wegstirbt. Das ist, glaube ich, im Moment auch ganz angenehm, da wir viele andere Sachen noch nebenbei machen. Aber wir wären natürlich auch nicht böse, wenn es ein paar Ideen mehr wären. Und das Tolle ist natürlich auch, die Ideen, die drinstehen, die werden ja nicht unaktuell. Also nicht alle. Es gibt ein paar tagesaktuelle Ideen zum NSU-Prozess beispielsweise. Das ist wahrscheinlich in 5 Jahren auch nicht mehr relevant als Idee für einen Podcast. Deshalb kann man da vielleicht nochmal selektieren, aber die Ideen bleiben ja jeweils aktuell. Das eine ist ja, dass neue Ideen reinkommen. Das andere ist aber auch natürlich der Zugriff auf die Seite. Könnt ihr bei Tumblr eine Statistik nachsehen oder sowas? Seht ihr einigermaßen, wie viele Zugriffe das ihr habt auf diese Seite? Also, weil ich denke, gerade so eine Empfehlung von Holgi bringt wahrscheinlich nicht unbedingt also neue Ideen rein, aber es könnte natürlich das massiv dazu beigetragen haben, dass sehr viele Leute darin herumstöbern. Also ich bin kein großer Freund von irgendwelchen Statistiken zu irgendwelchen Seiten aufrufen, die irgendwann irgendjemand angeklickt hat und dann aber nichts von sich vermeldet hat, dass er dann da war. Worauf ich mehr gebe, das sind Kommentare oder Rückmeldungen auf den Social-Media-Kanälen oder auch ganz wichtig, diese Klicks auf das kleine Herz. Auch wenn das mehr schlecht als recht funktioniert momentan, weil dieser Dienst, den wir da nutzen, ein bisschen Serverprobleme hat zeitweise. Diese wirkliche Rückmeldung, Flatterklicks oder Kommentare oder diese Hinweise einfach, das gibt mir viel mehr als irgendwelche Statistiken. Und um die Frage noch zu beantworten, nein, können wir nicht sehen. Vielleicht rede ich mir das war auch so schön. Ja, wäre jetzt einfach spannend gewesen, ob es stark zunimmt oder schon eher wieder abflaut oder wie auch immer, oder? Also Tumblr bietet ja leider die Möglichkeit nicht, zumindest kenne ich sie nicht, dass man da wirklich Statistiken abrufen kann. Also ich fand es sehr spannend, ich habe da durchgelesen, vorletzten Folge von uns schon gesagt habe, für mich ist es eine sehr gefährliche Oberfläche. Weil? Ich werde immer nebendran meinen Kalender aufmachen. Weil bei jeder Folge denke ich, oh ja, da würde ich unbedingt auch und so. Blick auf Kalender. Nee, du hast keine Zeit. Sehr gut. Muss ich ja unbedingt machen, weil ich finde es extrem spannend, was für gute Ideen da zum Teil drin sind, wo ich wirklich finde, ja, verdammt nochmal, wieso gibt es da noch keinen Podcast dazu? Ja, das haben wir uns ja eben auch gefragt. Das war ja dann so der Kern, der Keim des Ganzen, ja. Ja, die Herzen sind natürlich ein schöner Indikator dafür, welche Ideen besonders beliebt sind. Da haben wir dann auch eine extra Kategorie für eingefügt, damit man direkt sehen kann, welche Ideen auch stark nachgefragt werden, dass man dann vielleicht schon so ein Publikum sicher hat quasi. Also dass man dann sieht, ja, hier, da haben 10 Leute drauf geklickt. Das heißt, da gibt es eben Leute, die das dann auch wirklich hören würden. Ich habe die Menü ein bisschen etwas umgebaut. Auch sonst habe ich einige Meldungen gesehen. Also was sind so momentan die Anpassungen, die ihr gemacht habt und was für Anpassungen stehen noch an? Genau, wir hatten ja am Anfang unser Konzept in einen so einem Artikel erläutert und haben das dann irgendwo verlinkt. Aber das ganze Ding ist viel zu unübersichtlich und zu lang geworden, sodass dann wir Zweifel hatten, dass dieses Ding dann überhaupt noch jemand komplett liest. Und dadurch haben wir im Prinzip so ein Konzept entwickelt, um das Ganze aufzuteilen und ein bisschen stärker aufzufächern, sodass wir dann auch alle Informationen unterkriegen, wie zum Beispiel die neuen Banner, die wir ja früher auch noch nicht hatten. Zufälligerweise habe ich gerade gesehen, was die Modetrendfarben vom Frühling-Sommer 2013 sind. Und unter anderem habe ich gesehen, welcher Rotton das da von Panettone vorgeschlagen wird. Und fand diesen Rotton eigentlich noch schön. Und ich muss mich ja mit so Farben auseinandersetzen. Und genau an diesem Tag, wo ich mir das angeschaut habe, kommt ihr mit dem neuen Logo genau in diesem Rot. Ist das ein Zufall oder habt ihr da ganz bewusst in diesem Rot gehalten? Hinter der Farbe steckt echt eine lustige Geschichte. Das ist, da haben wir uns wirklich Gedanken darüber gemacht, noch und nöcher. Welche Farben oder was, wie machen wir das? Wie wir es schlussendlich gefunden haben, ist die Standardfarbe von dem Template von Tumblr. Fertig. Heißt das? Okay. Also es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Mir gefällt es sehr gut. Ja, wir dachten auch, das fällt ein bisschen stärker ins Auge noch als das Logo, was wir vorher hatten. Eine Änderung, die wir noch vorgenommen haben, war das Datum aus dieser kleinen, ich nenne es jetzt mal Büroklammer an jedem Artikel da zu entfernen, damit einfach nicht so auffällt, dass wir mal 3 Tage nichts Neues veröffentlicht haben. Das ist ja völlig unrelevant und das lenkt dann einfach nur ab und jetzt haben wir da einfach diese kleine Glühbirne eingebaut. Das ist hauptsächlich ein psychologischer Effekt, weil dann Leute ja doch schon sehen, ja, die Idee ist schon eine Woche alt, irgendwie, das ist nicht mehr aktuell. Aber das ist ja im Prinzip Blödsinn, wie wir schon gesagt haben. Die Ideen, die altern ja nicht so schnell. Und wer wissen möchte, wann eine Idee jetzt genau veröffentlicht wurde, das kann man immer noch oben im Archiv sehen. Das ist verlinkt. Das ist eine völlig unterschätzte Funktion, die wir zwar grafisch nicht doll beeinflussen können. Die ist jetzt nicht sonderlich hübsch, aber die bietet halt einen super Überblick. Da klicken wahrscheinlich die wenigsten drauf über alle Ideen, die drin sind. Und da stehen auch die Veröffentlichungszeiten bei. Genau, also wer sich unsicher ist, ob es die Idee, die man hat, vielleicht schon gibt, der guckt einfach ins Archiv und kriegt da schnell einen Überblick, kann dann seine Idee irgendwo einordnen. Aber auch wenn ihr dann immer noch nicht sicher seid, ob es eine Idee vielleicht schon gibt, schickt sie uns trotzdem. Also wir sind da auch nicht böse, wenn wir irgendwie was doppelt geschickt kriegen. Also da sagen wir höchstens, ja, hier, guck mal, gibt's schon. Und vielleicht gibt's dann da ja sogar schon einen Eintrag zu einem Podcast, dass der umgesetzt worden ist. Also ich mache das im Moment noch von Hand, also die doppelten Versuchen auszusortieren und so weiter. Gut, bei 60 geht das noch. Ich hoffe natürlich, dass es bald irgendwo so 6.000 werden, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ui. Ich hoffe schon noch, dass die ganze Community noch auf mehr Ideen kommt, als nur auf 60. Also mehr als 60 Ideen wird es auf jeden Fall geben, das streite ich nicht ab. Ja, ob wir die dann mitgeteilt bekommen, aber vielleicht kommen wir auch selber noch auf 6.000 Ideen. Alles eine Frage der Zeit irgendwo, ne? Habt ihr euch schon überlegt, euch mit irgendwelchen anderen Projekten zusammenzuschließen oder Informationen auszutauschen oder in irgendeiner Art mit anderen Podcast-Projekten zusammenzuarbeiten? Also mir fehlt im Moment ein bisschen die Fantasie, wie diese Zusammenarbeit genau aussehen soll. Es gibt schon einige, die uns eben verlinken und auf uns hinweisen und ja, wenn sich jetzt jemand anbieten würde und würde sagen, ja, ich habe gehört, ihr habt 3 Minuten Arbeit die Woche damit, ich möchte euch da ein bisschen entlasten, dann würden wir sicher auch sagen, ja, ja, würden da Hilfe annehmen vielleicht. Es kommt natürlich auf die Person an. Wir würden da natürlich niemanden dran lassen, den wir so noch ganz und gar nicht kennen, der uns noch nie irgendwie aufgefallen ist. Wir sind natürlich für Vorschläge offen erstmal, wie so eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir das dann auch wirklich tun, wenn wir es nicht für sinnvoll halten. Ja gut, also das fallen mir aber jetzt spontan gerade diverse Dinge ein, was da möglich wäre zum Beispiel. Also wenn wir jetzt einfach mal die Projekte ein bisschen anschauen, einerseits zum Beispiel pod.be mit dem Podcaster-Verzeichnis, also vielleicht könnte man da irgendwie einen Datenaustausch oder sonst irgendwas machen, dass eure Podcast-Ideen auch irgendwie aufgeführt werden. spontane Idee, ohne mit Michael irgendwie mal angeschaut zu haben. Dann habt ihr auch gesagt, ihr möchtet den Leuten eben auch unter Umständen helfen. Eben, wie fangen sie an mit dem Podcast und so weiter? Wir haben eine riesen Linksammlung. Auch dort wäre es natürlich möglich, zusammenzuarbeiten. Mit dem Podlove-Projekt weiß ich jetzt nicht gerade so spontan, weil die Leute brauchen noch kein Player auf der Webseite im Moment. Wenn sie bei euch sind, das kommt dann erst später. Aber auch dort, ihr könntet natürlich auf eurer Webseite natürlich auch das Podlove-Projekt an und für sich wieder promoten, was natürlich wieder eine Gegenpromotion wäre, wäre natürlich auch wieder gut. Wenn man sucht, findet man doch schon gewisse Dinge. Ich nehme da ein bisschen zu Stellung, teilweise. Also wir haben ja so eine Grundphilosophie, die heißt, wir wollen es möglichst einfach halten und möglichst leicht. Also auch für die Nutzer. Also wirklich der Satz, eine Idee, ein Link, das einen Link zu setzen in HTML, das ist auch kein Hexenwerk, ist wirklich übersichtlich und leicht zu halten. Natürlich kann man diese ganzen Konzepte diskutieren. Die Gefahr ist aber dann wieder schnell da, dass man die ganze Sache überlädt und überfrachtet. Wenn du sagst, wir geben auch Starthilfe für andere Podcaster, die gern was anfangen können. Es gibt aber andere Seiten, die schon Artikel geschrieben haben, wie mache ich einen Podcast. Gern, wir können darauf verlinken, ja, aber das ist nicht unser Fokus. Nee, aber das Verlinken hilft ja auch schon. Also weil gerade neue Podcaster gerade da ja zum Beispiel Unterstützung brauchen und also ihr müsst nicht auf PodUnion verlinken, aber es gibt ja auch noch diverse andere Sachen. Das wäre ja als Hilfestellung relativ sinnvoll, nicht? Doch, absolut. Also das müssen wir dann intern diskutieren, wie wir das am besten einbinden oder ob wir was einbinden. Aber auch das würde wahrscheinlich wieder von dem Hauptkonzept ablenken. Wenn wir jetzt dann oben einen Banner machen, eine Werbeschaltung zu irgendwo anders, dann ist wieder nicht auf den ersten Blick klar, was wir machen. Das ist ja immer die Frage, wie. Ja, ich verstehe deine Motivation dahinter und ich bin auch absolut für diese Vernetzung. Das ist super. Jetzt andere Projekte, die auch mit Podcasting oder als Einstieg geeignet sind, auch das haben andere schon gemacht. Und es ist immer schwierig, das zu überfrachten, ja. Es ist zu leicht, es zu überfrachten. Aber was ich eben immer wieder feststelle, dass die Leute an und für sich von den einzelnen Projekten gar nichts mitbekommen. Also schon Podcaster, die relativ lange Podcasten haben, von diversen Projekten gar nichts mitbekommen. Und das finde ich ja jetzt nicht wegen den Projekten, also nicht wegen Werbung oder sonst irgendwas, aber ich finde das immer relativ schade. Aus dem Grund heraus, weil ja jedes Projekt ja ganz wichtige Dinge hilft, um die Podcast-Community an und für sich auszubauen. Und die Leute nachher dort hinzubringen. Absolut. Und ich denke, gerade bei euch ist das ja an und für sich ein Startpunkt, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass natürlich gerade Leute, die neu ins Podcasting geschehen, dass die natürlich gerade bei euch irgendwo anfangen. Oder das wäre doch eine logische Überlegung, oder? Ich gehe mit dir absolut einig, dass natürlich die Übersichtsseite oder sowas nicht verwirrend sein darf, ganz klar. Aber ein Menüpunkt zum Beispiel mit Hilfe und dort die einzelnen Projekte verlinken, oder die Hörsuppe hat ja ein wunderschönes Verzeichnis im Moment gemacht von sämtlichen Podcast-Projekten etc. Also ist jetzt so eine spontane Idee, aber ja, das wäre jetzt zum Beispiel so etwas, das ja allen anderen auch helfen würde. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es immer noch irgendwo ein Spezialangebot ist. Also ich weiß nicht, wie groß unsere Reichweite da tatsächlich ist. Ich finde es immer schön, wenn wir empfohlen werden, wie gesagt. Aber ich glaube doch, dass viele, die schon ja so den ersten Schritt in die Podcast-Szene reingemacht haben, bei uns landen und dann entsprechend eben auch so Sachen wie die Hörsuppe zum Beispiel oder die PodUnion schon mal von gehört haben, sagen wir mal so. Ja, Vernetzung ist gut und das mit so einer Seite mit Links, da werden wir uns vielleicht noch mal absprechen. Aber so das Kerngeschäft soll, wie gesagt, bei den Ideen bleiben, ja. Dass das Kerngeschäft bei den Ideen bleibt, da gehe ich mit dir absolut einig, aber mit der Annahme, dass die Leute schon von den anderen Sachen gehört haben, da gehe ich mit dir nicht einig. Also ich kenne hier in meiner näheren Umgebung Podcaster, die sind seit 6 Jahren online und ich habe sie auf die Hörsuppe gebracht. Ja, gut. Zum Beispiel. Und ich denke mir, so Fälle gibt es viel. Also die Podcaster sind nicht alle so in der Szene vertreten oder sowas. Da gibt es sehr viele Podcaster, die für sich arbeiten. Und ich denke mir, also ich unterrichte ja auch Podcasting. Gerade für diese Leute finde ich natürlich die Podcast-Ideen ein wunderschöner Punkt, wo sie anfangen können. Gerade die haben noch nie von anderen Projekten gehört. Also Rico, ich gebe dir völlig recht. Aus der Warte habe ich es noch gar nicht betrachtet. Also ich denke immer, jemand kommt auf unsere Seite, indem er irgendwo auf einen Link klickt, den jemand, der so freundlich war, verlinkt oder gesetzt hat. Oder einfach in Google gesucht. Was aber auch, was darauf wollte ich jetzt hinaus. Was der Fall ist, wenn ich nach Podcast-Ideen suche, sind wir ganz oben. Logisch. Natürlich. Natürlich. Nee, aber dass jemand, der Podcast-Ideen sucht, natürlich keinen Podcast hat oder zumindest anfangen möchte mit Podcasting, ist natürlich ein naheliegender Gedanke. Und dass wir dem als Ideengeber dann auch Starthilfe geben könnten, auch wenn nur durch eine Linkseite oder irgendwas, wie du schon richtig gesagt hast, das ist ein Punkt, den sollten wir Lars nochmal ins Auge fassen. Das ist durchaus berechtigt. Ja. Also ist nur so ein Überlegen von mir, aber gespannt sind wir natürlich da auf User-Feedback natürlich eben auch, also von unseren Hörern. Also was sagt ihr denn dazu? Also zu diesem Thema. Also findet ihr das wichtig? Findet ihr das gut? Findet ihr das eine bescheuerte Idee? Was auch immer. Also Nein, Feedback möchten wir nicht. Die Leute, die sollen uns nicht nerven. Das passt auch gar nicht zu unserem Konzept. Kein Feedback. Keine Kommunikation. Wir kommunizieren nicht. Genau. Aber was wünscht ihr euch, wenn ihr schon kein Feedback wollt? Was wünscht ihr denn euch sonst von euren Benutzern? Ja, also ganz klar, was wir uns wünschen, ist natürlich neue Ideen. Immer her damit. Alles, was irgendwie, auch wenn es sinnlos ist. Also ich habe da schon so wahnsinnige Ideen eingetragen. Ja, das ist auch völlig egal, weil es gibt bestimmt Leute, die es hören. Und das dafür ist die Seite ja da. Natürlich, wenn es irgendwelche völlig abstrusen Quatschideen sind, die nur dafür da sind, um uns zu trollen, die werden wir dann nicht veröffentlichen. Kam auch schon, klar, aber zum Beispiel? Die wahnsinnigste, genau, wollte ich ja gerade wissen. Ja, also was heißt wahnsinnigste, aber jemand hat einen Apple-Technik-Podcast vorgeschlagen. Oh, es gibt ja überhaupt keinen. Nicht. Nein, gibt es überhaupt nicht. Da habe ich dann einen Podcast über Apfelernte rausgemacht und habe den auch noch veräppelt genannt. Ja. Also da lassen wir uns auch nicht auf der Nase rumtanzen. Ja, und ansonsten ist natürlich ein Anliegen an alle Hörer, wenn ihr unsere Ideen lest, bietet sich an, wenn man auf der Seite ist, auf einen Podcast stoßt, den ihr schon kennt und der eine dieser Ideen aufgreift, dann immer her mit den Kommentaren, dass wir das dann auch entsprechend vermerken können. Weil dann zeigt es ja, wenn die Idee dort steht, dass jemand das hören möchte. Und wenn es einen Podcast gibt, dann ist das natürlich auch eine Art Werbung für diese Podcast-Projekte. Ich würde es sehr toll finden, wenn die Leute auch diese Herzfunktion, auch wenn sie nicht ganz optimal ist im Moment, vielleicht auch mal ausgeschaltet wird, aber dass sie im Moment auf jeden Fall genutzt wird, weil ich finde das schon für jemanden, der sich überlegt, hey, würde gerne, was soll ich? Also ist ja schon ein wichtiger Entscheid an und für sich. Und wenn er dann seht, hey, da hat es 20, 30, 50, was auch immer, Klicks drauf, dann motiviert das doch, diese Idee in Angriff zu nehmen. Absolut. Also da würden wir auch jeden zu ermuntern, diese Herzen zu klicken. Ein Kommentar ist natürlich noch besser, aber Herz reicht auch schon völlig aus. Und für die Hörer, die Ideen haben zu Podcasts, aber sich denken, die Idee ist aber so blöd, die möchte ich jetzt nicht veröffentlichen. Man hat auch die Möglichkeit, oben über Kontakt anonym Ideen einzuschicken. Also Tumblr bietet da eine Variante. Ihr könnt auch gern anonym schicken. Dann steht zwar euer Name nicht unter die Idee, aber das ist uns auch egal. Also der Porno-Podcast ist sicher schon bei euch eingegangen. Der ist schon drin, selbstverständlich. Ich glaube, den habe ich eingetragen, oder? Ich weiß gar nicht. Den vermisse ich tatsächlich auch. Nee, ich war es nicht. Ich habe überlegt, aber ich habe da gewartet, dass jemand anders ihn eintragt, damit mein Name da nicht steht. Ja, ich denke, wir haben die Idee einigermaßen umrissen. Fehlt noch was, was ihr unbedingt den Leuten noch mitteilen wollt? Mir fällt jetzt ad hoc nichts ein. Wir wünschen uns natürlich, dass jetzt nach dieser Sendung vielleicht ein paar Ideen mehr eingehen und dass ihr vielleicht weiter sagt, dass es uns gibt. Das wäre es im Wesentlichen auch. Wir finden es toll, wenn ihr uns nutzt. Wir finden es toll, wenn ihr uns toll findet. Genau, das auch. Kann man für das gesamte Projekt auch ein Herzchen klicken oder genügt da ein Flatter-Button? Den Flatter-Button, den findet ihr oben unter Helfen. Der würde uns natürlich noch mehr freuen als die Herzen. So ein dezenter Hinweis. Dann kommen wir zu den Highlights aus der Podcast-Szene. Wie immer fangen unsere Gäste damit an. Lars, was war dein Highlight? Mein Highlight ist ein frischer, junger, neuer Podcast, und zwar Second Cut. Der versucht auch in der Form ein bisschen andere Wege zu gehen, als man das so kennt. Und zwar besteht er aus kleinen Beiträgen, die ja verschiedene Leute einschicken. Also es wird auch dazu aufgerufen, mal so einen 5-Minuten-Beitrag zu gestalten. Und das läuft dann pro Sendung immer unter einem Oberthema. Die ersten zwei Folgen handelten von Träumen und Reisen, also relativ abstrakt. Und dann gibt's da ganz verschiedene Sachen, zum Beispiel Computerspiele, in denen Träume eine Rolle spielen. Oder so eine kleine Reportage aus der Bahn raus. Und ja, da durfte ich auch für die dritte Episode einen kleinen Gastbeitrag einreichen. Also bin ich ein bisschen befangen. Aber ich finde, es lohnt sich, da noch mal reinzuhören. Denn es gibt auch Musik, also es nähert sich ein bisschen ans Radio an. Und ich finde solche Experimente eigentlich immer interessant, weil ich ja auch mit Banalarama so ein bisschen in die Feature-Richtung zwischenzeitlich gehe und da auch ein bisschen experimentiere. Und deswegen ist Second Cut zu finden unter secondcut.de mein Highlight der Woche. Super, tönt spannend, kenne ich auch noch nicht, möchte ich unbedingt hören. Benny, was war dein Highlight? Also mein Highlight ist seit längerer Zeit schon der Podcast Home Stories. Ich habe jetzt zufällig gehört, dass ihr den schon mal besprochen habt, aber das stört mich überhaupt nicht, denn dieser Podcast hat einfach Werbung verdient. Ich find's großartig, was der Stefan, den kennt man vielleicht unter anderem als Teddy aus der Esel und Teddy Show schon, was der da auf die Beine gestellt hat in seinen 8 Folgen. Ja, ein Podcast rund ums Thema Wohnen, und Wohnen tun die meisten von uns, deswegen ist das auch ein potenzielles Thema, das uns alle interessiert. Ich bin natürlich insofern befangen, dass ich in der letzten Folge auch zu Gast war und über mein Auslandssemester in Schweden berichtet habe. Aber das macht überhaupt nichts, denn die anderen Folgen sind... Und das Königshaus in die Homestory reingebracht hast? Absolut, der royale Glanz, der hat noch gefehlt bisher. Ja, da war ich froh, helfen zu können. Aber die anderen Folgen sind eigentlich meiner Meinung nach viel interessanter gewesen, weil im Ausland war jeder schon mal irgendwie. Aber solche Projekte wie das Book Crossing, das ich vorher noch nicht kannte, fand ich super. Oder auch Tatortrunden, die sie ins Leben gerufen haben, also sich wöchentlich treffen. Oder der Sven vom Kulinarikast war zu Gast und hat seine Küche präsentiert. Das fand ich auch super. Also wirklich wahrscheinlich nichts für diejenigen, die sich nur ganz streng fürs Thema Wohnen interessieren. Also der Stefan hat da den Fokus extrem weit gesetzt, aber gerade das macht die Sache interessant. Also die Bookcrossing-Folge, die steckt jetzt zum Beispiel auch in der Playlist für Real Life Radio, für diesen Bücher- und Literaturtag. Die habe ich da nochmal irgendwie reingequetscht. Ich habe was anderes, glaube ich, dafür rausgeschmissen und eine kürzere Folge reingepackt, weil das fand ich auch, war eine extrem interessante Folge. Das ist richtig, ja. Sehr ein spezielles Projekt, habe ich vorher auch nicht gekannt und fand es ein sehr interessantes Projekt. Also schräge Idee, unbedingt reinhören. Detaillierte Informationen bei homestories.de. Martin, ich bin erschrocken. Ich bin schuld. Ja, du hast heute 2 Sachen. Unglaublich, eine Riesensteigerung. Von 0 oder 1 auf 2. Ja, das eine ist der Hackerfunk. Hatten wir ja schon das eine oder andere Mal. Ist leider noch nicht Mitglied bei uns. Oder hat sich da was geändert? Nee, sie melden sich nicht mehr. Gut. Wieso auch immer. Trotzdem möchte ich es nicht vermissen, auf die aktuelle Folge hinzuweisen. Fab Labs, wer nicht weiß, was das ist, soll unbedingt mal reinhören. Ich finde das eine sehr interessante Geschichte. Gibt's jetzt seit kurzem auch in Zürich so ein Fab Lab. Fab Lab. Folge 68, ja. Genau. Und muss man sowieso, also ich find's schon rein von der Musikauswahl, die sie da drin haben, schon sehr genial, was die da in die Äther raushauen. Ja, Wendy hat immer einen unheimlich guten Musikgeschmack, gefällt mir unheimlich. Der sollte einmal nur einen reinen Musikpodcast machen. Das wäre auch mal was. Doch. Und das zweite ist Ausgegraben. Ich glaube, der wurde in letzter Zeit an verschiedenen Orten ein bisschen gepusht. Kennt ihr ihn? Ja, großartig. Gerade die letzte Folge mit diesem Krimi schon fast super. Ja. Ja, ich habe ihn auch sofort abonniert, ja. Auf jeden Fall. Also wer wissenschaftliche Themen oder Dinge aus der Vergangenheit von einem Archäologen hören möchte, ihn einfach erklärt, oder wie kann man den beschreiben? Also ich finde ihn einfach genial und vor allem informativ. Ja, es ist ein Podcast über Archäologie, ne? So nach Selbstbeschreibung. Genau. Ich bin der Meinung, er heißt angegraben und nicht ausgegraben. Stimmt. Stimmt, die URL habe ich richtig übertragen, weil es schräg und kursiv ist. Vielleicht sollte man noch sagen, dass der Mirko auch selber Archäologe ist und da also wirklich auch viel Ahnung hat. Kommt ja vom Fach. Und für diejenigen, die ihn ganz zu Beginn abonniert haben, ich glaube, die 2. oder 3. Folge war es, als er dann etwas am RSS-Feed rumgeschraubt hat. Vielleicht nochmals neu abonnieren, wenn da nichts mehr kommt. Ich glaube nämlich, in die Falle könnte ich getappt sein. Ja, ich habe mich gewundert, dass jetzt schon länger nichts kam. Nee, das habe ich heute nochmals mitbekommen. Zu Beginn habe ich ihn online gehört und dann erst nachdem abonniert, weil ich hatte den richtigen Feed drin. Na dann, vielen Dank für den Hinweis. Bitteschön. Ja, das war's auch schon, Rico. Kurz und schmerzlos. Zu finden unter angegraben.podcaster.de. Unbedingt mal reinhören und sich da ein genaueres Bild machen. Ich hatte nicht sehr viel, mal ausnahmsweise mal nur zwei Geschichten, die ich euch empfehlen möchte. Einerseits bin ich über Ultraschall-Videopodcast gestolpert. Ich denke, alle oder fast alle kennen Ralf Stockmann. Das ist die männliche oder eine der männlichen Stimmen von WikiGeeks. Der hat einen Videopodcast jetzt angefangen, den ich sehr interessant finde, nämlich er macht so, er stellt seine ganze Infrastruktur vor, also was für Mikrofone, was für Mischpuls, was für Software etc. pp. Er da braucht und mit sehr viel Hintergrundwissen, also erklärt auch detailliert, wieso, dass er das so braucht und wie das funktioniert. Macht in diesem Videopodcast auch so richtige Kurse drin. Er arbeitet zwar auf der DAW Reaper, die ist nicht gratis, die kostet was. Viele finden sie im ersten Moment vom User Interface ein bisschen furchtbar. Wenn man aber Reaper ein bisschen genauer anschaut, eine sehr gute Software, und vor allem erklärt Ralf auch nochmal detailliert, was der Vorteil von Reaper ist und wie das richtig eingesetzt wird. Also sehr interessant, aber auch für Leute, die nicht auf Reaper, sondern auf irgendetwas anderes arbeiten. Das Ganze ist interessant. Es geht also nicht nur um Reaper, sondern auch, wie mehr Spuraufnahmen funktionieren, wie man das macht, wenn man halt eine andere Hardware hat etc., Vor- und Nachteile und so weiter. Also im Moment sind inklusive Null Folge 4 Folgen drauf, also bis Ultraschall 3 im Moment ist online, sehr sehenswert, schaut euch das an. Für Leute, die schon länger podcasten, also Tipps und Tricks, kann man da einiges rausholen. Und die angenehme Stimme von Ralf ist immer sehr schön zu hören. Wobei ich habe die Videos auch gesehen, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass sich der Podcast grundsätzlich schon an eher fortgeschrittene Podcaster richtet. Also ein Einsteiger, der für 50 Euro mal eben irgendwie sich ein Mikro kaufen möchte und das ins Netz pushen, ist das jetzt eher nicht geeignet. Das ist schon wirklich ab fortgeschrittenen. Das kann man schon dazu sagen, ja. Geht schon ein bisschen in die Tiefe. Aber ich denke mir, so die klassischen 50-Euro-Podcasts, Videovorstellungen, da gibt es ganz viele. Ich finde es sehr schön, dass da mal ein bisschen auch Hintergrundwissen gezeigt wird. Vor ein paar Tagen las ich ein Tweet von Frequenz 9. Der lautete: Schade, dass Pod-Union uns nie erwähnt. Dabei sind wir der einzige deutschsprachige Impro-Podcast mit Frequenz-Impro. Was um Himmels Willen ist Frequenz-Impro? Und eigentlich ist es ja irgendwie frech. Aber Frequenz 9 sagt mir wirklich überhaupt nichts. Ich ging also los und suchte mal so die ganzen Verzeichnisse durch, ob die mir irgendetwas Näheres dazu sagen konnten. Aber außer auf iTunes fand ich nirgendetwas. Auf iTunes steht frequenz9.de, Frequenzkultur, Frequenzimpro, Podcast von und mit Georg Weisfeld, Stefan Ziron und Thomas Jeckel. Zu Kultur, Kunst, Improvisationstheater und Unterhaltung. Das klingt ja schon mal recht spannend. Improvisationstheater? Das sagt mir was. Schließlich bin ich auch schon auf der Bühne gestanden. Aber wie um Himmels Willen packt man das in einen Podcast? Als ich dann auch noch sah, dass die letzte Folge über Heavy Metal, Schwermetall ging, war ich total verwirrt. Also da gab es nur eine Lösung. Downloaden und anhören. Und es lohnt sich. Es geht nämlich nicht nur um Improvisationstheater, sondern auch um Improvisation in der Musik. Und so ein kleiner Tipp von mir: Improvisationstheater ist nicht nur interessant für Schauspieler, denn es ist auch ein wunderschönes Training, um Gefühle auszudrücken. Gerade wenn ich so einige Videopodcaster ansehe, die mit versteinerter Miene mir beibringen wollen, wie gut, dass das neueste Gadget, das sie vorstellen, sein soll, Gerade für solche Leute wäre das wahrscheinlich eine ganz gute Sache. Ich finde auf jeden Fall, dieser Podcast ist eine Empfehlung wert. Gerade für Leute, die einen größeren Horizont haben als nur Technik. Und natürlich möchte ich mich noch recht herzlich bedanken für die netten Grüße aus der Folge 22 mit dem Namen Talking Heads. Und da geht es jetzt nicht um die Band. Ich höre mir auf jeden Fall noch alle anderen Folgen, die ich noch nicht gehört habe, an und bin gespannt, was da noch so alles zu erfahren ist. Deshalb für diesen Podcast eindeutig ein Daumen hoch. Gut, dann haben wir die Highlights durch für heute und auch unsere Sendung. Ich möchte mich ganz herzlich verabschieden bei unseren Gästen und mich herzlich bedanken, dass ihr hier wart. Vielen Dank, Lars. Ja, danke gleichfalls. Und natürlich auch an Benny. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Und wir hoffen natürlich, wenn ihr so weiter viele neue Ideen auf den Markt werft und neue Podcasts, dass ihr sehr schnell wieder bei uns seid. Nicht nur im Podcast, ja, sondern auch als Mitglied. War das eine Drohung? Nur so als Hinweis und so. Natürlich verabschiede ich mich auch bei Poughkeepsie Martin. Dankeschön, war mir wieder mal eine Freude. Und nochmal an ein Gruß einerseits in die Kirche zu Sven und andererseits in die Unterwasserwelt von Tobi. Ich wünsche allen weiterhin viel Spaß beim Podcast hören und tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Magazin von Podunion. Die Podcast-Community.